Ende. Rufus ist platt, er ist fertig, er ist müde. Rufus muss ins Bett. Rufus muss ins Bett. Rufus singt und schreibt dann cheaper Texte. Aber die Musiksoftware raubte ihn den letzten Nerv. Aufregung, Wut und Hilflosigkeit. Jede Nacht liegt er schlaflos im Bett, wach gehalten durch zu viel Koffein und Frust. Er schläft endlich ein, Sound of Ragnar. Und wartet auf Input und auf den Hund, die seit zwei Wochen einfach nicht mehr spawnen. So fängt er an, weiter Musik zu machen. Sound of Ragnarok, ha ha ha ha ha, Enderlook. Sound of Ragnarok, ha ha ha ha ha, Enderlook. Es kommt von Durchring gehört, von hübschen Frauen von dir und einer schönen Autofahrt. Alles nur ein Traum, ach ja, da war ja noch was, das Album muss fertig werden. Fuck. Rufus gibt auf, muss Windows neu installieren. Sound of Ragnarok 19, Sound of Ragnarok 19, Sound of Ragnarok 19, 19, 19. Jetzt endlich fertig! Nun braucht er Hodenmonster, um diese zu verprügeln wie Buffspanze, aber sie spawnen nicht mehr. Zwei Wochenenden, keine Hodenmonster. Scheiß auf die Novisen-Story, rein ins Auto, 230 km/h. Auf der Autobahn, laute Musik und einfach den Geschwindigkeitsrausch genießen. Adrenalin pur, jede Kurve ein Lächeln. Auf der Straße Gaspedal bis zum Boden. Hopp, Rufus auf dem Heimweg auf Hoden, Hoden, Monster. Kommt endlich raus, ihr feigen Schweine, los, legt euch mit mir an, los, fighten. Alles verschwimmt, nur der Moment zählt. 230 km/h auf der Autobahn, eines die Musik und das Autofahren genießen. Das hat RP Rufus jetzt gebraucht, Folge 19 ist anders. Das Gaspedal bis zum Boden, rast er auf der Autobahn in Cuxhaven. Wieder stundenlang in Ragnarok online am Warten. Aber kein Hodemonster kommt ans Tageslicht. Aber sie spawnen nicht. Drei Wochen sind vergangen, die Musik ist fertig. Die Hodemonster sind weg. Die Hodemonster sind weg. Rufus wieder zu Haus, Manta verabschiedete sich. Rufus bringt sie zum Flughafen Hamburg. Samantha, die High-Priest-Gamerin, sie flog wieder nach Hause. Rufus wieder allein, Samantha im Flugzeug auf dem Weg nach Kanada. Das nächste Wiedersehen, Rufus nun allein und die Software der Akten. Ey! Fuck! Ich hau dich weg! Scheiße, dick hier! Rufus gibt auf, er legt Such auf das Sofa und ist traurig, das asiatische Gamer-Girl. Samantha ist weg und der Musikmacher ist kaputt. Ende der Story. Ende der Story. Diese vier Wochen waren alles andere als normal, aber Samantha, wir sehen uns wieder. Irgendwann mal, irgendwann mal. Und morgen, morgen wird der Support angeschrieben und gefragt, warum es keine Hodenmonster mehr gibt. Hodenmonster, kommt raus, ihr feigen Penisse. Kommt raus, ihr feigen Penisse.